So, liebe Leute, heute ist Dienstag, der 12. Juni und ich sag herzlich willkommen zu Rumakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik, Journey to Electroland. Heute ganz, ganz speziell aus einer ganz, ganz, ganz anderen Welt, wie meine üblichen Zuhörer es normal kennen. Heute bin ich nämlich zu Gast in dem virtuellen Köln. Virtuelles Köln wird sich jetzt der eine oder andere fragen, was ist denn das? Ja, ganz klar, ich bin hier im Supersonic Dance Club und das ist ein Club in Second Life. Second Life sagt dem einen oder anderen etwas. Das ist diese virtuelle Welt, in der man mit seinem Avatar viele, viele interessante Dinge erleben kann. Ich als Künstler bin da sehr gerne. Und es gibt ja auch Leute, die kennen diese Sendung schon und die wissen, dass das immer einmal in der Woche dienstags lief, immer live auf radio-talentfabrik.de. Die haben natürlich den Live-Stream eingestellt und so haben wir jetzt auf jeden Fall einmal in der Woche, einmal im Monat schon mal eine Heimat für unsere Sendung. Das heißt, der Live-Charakter wird nicht verloren gehen. Ja, da sage ich doch mal wunderbar. Genau. Für die, die mich kennen, ihr wisst, ich war jetzt 2 Wochen in der wunderbaren Stadt am Bosporus in Istanbul und ich sag euch Leute, es war der Hammer, also das Wetter war pervers geil, das Wasser war super blau, die Leute wahnsinnig freundlich, das Essen hat richtig lecker geschmeckt, ich glaube ich habe in den 2 Wochen mehr Fisch gegessen als in den letzten 2 Monaten, ja kommt ungefähr hin. Bin, naja, nicht wirklich braun gebrannt zurückgekommen, aber auf jeden Fall mit einer guten Laune, kann ich euch sagen. Also bin jetzt erstmal für die nächsten Wochen und vielleicht auch für die nächsten Monate erstmal richtig happy und gut gelaunt. Wenn ihr mal was braucht, fliegt nach Istanbul. Ist eine wunderschöne Stadt. Von daher, ja. Genau, das war auch Urlaub, kann ich sagen. Ja, also für die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören oder später dann auf dem Podcast, nicht wundern, wenn ich ab und zu jetzt mal, sind Leute, die mich über den Chat hier in SL direkt anschreiben. Von daher, da werdet ihr euch schon noch dran gewöhnen. Ist auf jeden Fall eine super Sache und ich bin froh, dass ich jetzt wieder live senden darf. Ja, arbeiten werde ich morgen auch wieder, lieber Holger, von daher, mein Urlaub ist vorbei. Und arbeiten tue ich jetzt auch, und zwar gerade hört ihr Terra Nova. Terra Nova ist ein Album von Kruder und Dorfmeister und da hört ihr gerade den Song Tokyo Tower. Und der ist jetzt gleich vorbei und jetzt gibt es FX Twin mit Delphium. Ja, FX Twin, einer der wirklich der... Ja, man kann schon sagen, der Götter des Elektro-Olymps. Ich habe viel von ihm gehört und mag ihn sehr. Bin mal gespannt, wie euch das so gefällt. Und danach gibt es dann erstmal Gorillaz mit Starshine Dub. Und dann wollen wir mal weiter schauen, was so der Ole Kamur so für euch da rausgesucht hat. Türkischen Techno werde ich keinen spielen, denn die Türken, die hören eher so, naja, komische Sachen, was Techno betrifft. Von daher gibt es jetzt erstmal Delphium mit von FX Twin. Und viel Spaß beim Tanzen und Hören. Let that shit come down. So gefällt mir das, der Club hier wird richtig voll, also da sind ja schon mal einige Leute, ein paar kenne ich, ein paar kenne ich noch nicht, aber das können wir ja ändern, wir lernen uns jetzt heute hier kennen bei unserer Reise durchs Elektroland. Ja, wunderbar, also Supersonic Dance Club auf Köln, im virtuellen Köln, super Club, also auch für die draußen im RL, die jetzt zuhören oder später im Podcast, wenn ihr mal Lust habt, in SL zu kommen, gar kein Problem, das geht ganz einfach, da kann man sich so ein Avatar machen und zack, kostet auch gar nichts und dann ist man drin. Ja, ihr habt jetzt gerade gehört Gorillaz und jetzt geht's erstmal weiter mit, Moment, jetzt muss ich überlegen, Egg a Mouse, Track Number 15, steht bei mir hier, hört sich einfach an, ist ziemlich guter Elektro. Just say out of her. Rid me of her sight. Promise, promise, American promise. But before you get rid of her, give me a brain tissue sample. That might be good for later. Promise, promise, I might need that. American Anyone else promise. Have any questions? Yes, little girl. Has anyone seen my 42 laws? Oh, I'm sorry. We're not responsible for lost articles and things. Oh. Well, okay, so whenever he say a key word, everybody just shout on cue. That's not science. Lass uns hinfahren, wo die anderen schon sind und lass uns hinfahren, wo's schön ist. Da, wo die Magnolien blühen und lass uns hinfahren, wo's schön ist. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren, wo's schön Du bist der Letzte. Du bist der Letzte, der hier noch lustig ist. Du bist der Letzte. Du bist der Letzte, der hier noch lustig ist. Du bist der Letzte. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren. Wo's schön. Lass uns über die Berge fahren, lass uns über die Berge fahren. Und irgendwann wiedersehen im Elektroland. Im Wunder der biochemischen Forschung. Und mit den Engeln dem Wunder der biochemischen Forschung. Zuzuschauen. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren. Wo's schön ist. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren. Wo's schön ist. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren, wo's schön ist. Wo's schön Was haben wir da gehört? Was habt ihr da gehört? Ich roll mal das Feld von hinten auf und fange an mit dem letzten Song. Das war Zweiraumwohnung, ich und Elaine. Davor gab es, man könnte sagen, die Hymne dieser Sendung, nämlich von Peter Licht, Elektroreise. Und ja, vor der Elektroreise habt ihr gehört, jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen wieder richtig ausspreche, Erika Badu mit American Bromise. Ist so ein Reggae-Elektro-irgendwie-Stück, fand ich aber einfach wunderbar und deswegen hab ich's reingebracht. Und jetzt geht es auch weiter hier mit Alan Alien und Bubbles. So, mir ist gerade aufgefallen, linguistisch gesehen habe ich viel zu oft das Wort und benutzt. Darum werde ich jetzt schweigen, gebe euch ab an Alan Alien mit Bubbles und viel Spaß. Thank you. Ponte aus der Speicher-Compilation Speicher 29 Comex 29. Ja, das höre ich doch gerne, dass die Leute hier noch bleiben, auch wenn sie nur bis um 11 bleiben können. Wir haben noch gute Musik, und zwar läuft jetzt im Moment Trent Müller mit Reiketide. Ja, viel Spaß damit, und anschließend kommt Paul Kalkbrenner mit seinen 77. 1974 in Vordingborg, Dänemark, geboren, ein dänischer Techno- und House-Produzent. Ich finde den Typen einfach nur Hammer und muss auch dazu sagen, er erinnert mich so ein bisschen vom Stil her an den Herrn Kalkbrenner, also mich persönlich, anderen Leuten geht es da bestimmt anders, daher kommt jetzt direkt im Anschluss Paul Kalkbrenner mit seinen 77, auch ein ziemlich fetter, die Musikproduzent brauche ich nicht zu sagen, und ihr wisst bestimmt, er kommt aus Berlin und bekannt durch Berlin Calling, hier kommt er, Paul Kalkbrenner. Von Berlin gehen wir jetzt ins Saarland. Da gibt es einen jungen Mann, Toni Latenz, einer meiner besten Freunde. Von hier aus wieder mal liebe Grüße. Und dieser Mann hat ein Netlabel, nennt sich schall-netlabel.com, und da ist ein Song von ihm entstanden, oder da gibt es einen Song von ihm, My Fire Remixes. Ja, das werdet ihr jetzt gleich hören im Anschluss zu Paul Kalkbrenner Science 77. Also sozusagen reisen wir einmal quer in vom Osten in den Westen der Republik, und damit ihr jetzt mal den Tony Latenz kennenlernt, hier kommt er mit My Fire Remixes. Ein Tag zurück aus Istanbul und in Berlin, da regnet's. Ach, ist mir egal, machen wir uns gar nichts draus. Wir feiern hier einfach unsere Reise ins Elektroland, in Second Life oder zu Hause, wo ihr gerade sitzt. Ja, ich hoffe, bei euch regnet's nicht, da wo ihr wohnt. Wie gesagt, hier in Berlin regnet's, macht aber nichts. Ich habe ja 2 Wochen Sonne, von daher sollte ich mich nicht beschweren und mache einfach weiter mit unserer wunderbaren Welt der elektronischen Musik hier im virtuellen Köln. Super sonnig, Dance Club. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, es macht euch richtig Spaß. Karov Stela mit Nosferatu. Ich kann mal sagen, auch nicht schlecht, die Jungs kommen aus Österreich, oder er kommt aus Österreich, hätte man gar nicht so gedacht, vermutet man auch nicht bei dem Namen Karov Stela. Aber er ist ein Österreicher und ja, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich will nur kurz schnell den nächsten Track ankündigen, und zwar ist das Kicktorix mit Liquid Body. Wir haben Halbzeit, da quatsch ich kurz mal rein. Das ist nämlich immer so eine Grüßzeit. Ich fange erstmal an, die ganzen netten Leute hier im Club zu grüßen, unter anderem Nico und London. Danke, dass ihr da seid, finde ich cool. Ich hoffe, euch gefällt das, was ihr hier hört. Dann grüße ich mal den Roland. Den glaube ich, kenne ich natürlich, den Roland Teichmann, wenn ich da richtig bin. Dann Kiri van Terroges. Holger, Elysium und Amy grüße ich natürlich auch. Und jetzt ist gerade jemand weg, den kann ich dann nicht mehr grüßen. Okay, Pech gehabt. Vielleicht kommt er später wieder. Und natürlich grüße ich all die Zuhörer bei Radio Talentfabrik und die Fans von Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik natürlich auch. Es gibt gleich noch ein Lied nach Kitorix, habe ich schon mal angekündigt, Guskus. Das möchte ich dem Rio widmen. Der wird mich nämlich in gut 2 Wochen besuchen in Berlin, und da wollen wir gemeinsam Guskus uns anhören. Die spielen nämlich hier. Ja, das zur Grüßungsrunde. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit Kicktorix und Liquid Body. Ansonsten habe ich erstmal alles gesagt. Ja, wünsche euch noch viel Spaß hier. Genau, bis dann.

Musik von soft bis hart, alles vertreten hier in der wundervollen Reise. Oh Mann, nochmal von vorne. Also hier bei Rumakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik, Reise durchs Elektroland. Da gibt es, ja, ich würde sagen, auch so fast alles. Ganz harte Sachen werdet ihr nicht hören. Ich bringe jetzt mal das Kraftfutter-Mischwerk ins Spiel mit Ankommen. Mal gespannt, wie das bei euch ankommt. richtig, da war ja noch was. Und zwar ab sofort jeden ersten Donnerstag des Monats ist der Kamur, also ich, mit meiner Sendung zu Gast im virtuellen Köln bei Supersonic Dance Club. Im Supersonic Dance Club. Und da bringe ich euch dann die Reise ins Elektroland oder auch Journey to Electro Country oder whatever. You can say what you want. Ja, so viel mal zu dem Thema. Eigenwerbung ist ja auch niemals schlecht. Dazu möchte ich nochmal kurz meine Seite anpreisen. kamur.de. Einfach mal draufgehen und nachlesen. Kann sich lohnen, muss es nicht. Wir hören im Hintergrund Kit Clayton as Pocket. Und ja, danach gibt es Kit Loco. Oh Lord. Ob das jetzt so von der Konsistenz reinpasst, ich denke mal schon. Weiteren sei gesagt, mir fällt da noch etwas ein, und zwar, wenn ihr diese Sendung oder auch andere Sendungen nochmal nachhören wollt, das ist auch kein Problem, einfach auf die Seite radio-talentfabrik.de gehen und da könnt ihr das nachhören. Einfacher oder anders könnt ihr es natürlich auch machen. Ihr könnt einfach Kamurs Gedankenwelt und Archiv eingeben bei eurer Suchleiste und dann findet ihr auch das alles nochmal zum Downloaden. So viel dazu. Geschrieben an für die, die RL zuhören, einfach archiv.org eingeben und dann dort bei Search Kamur und dann zack kommt ihr auf diese Seite, wo ihr dann die ganze Sendung downloaden könnt. Danke Amy, dass du mich da nochmal darauf hingewiesen hast, dass ich das poste. So viel dazu. Kid Loco mit Oh Lord, A Secret Blowout. Wirklich ein wunderbarer Song, passend für so einen Abend wie jetzt. Weiter geht es mit Maximinus, Modern Music. Thank you. hold new chances, a new beginning. The horizon leans forward, offering you space to place new steps of change. Ja, ihr Lieben, es ist 8 Minuten vor 0 Uhr, das heißt, wir haben noch genau 8 Minuten, 2 Lieder. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch in doppelter Hinsicht, denn es hat ja wirklich wunderbar geklappt, das Joint Venture zwischen Roman Hanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik und dem Club Supersonic Dance Club in Köln, in dem virtuellen Köln in Second Life. Da könnt ihr euch jetzt übrigens darauf einstellen, jeden ersten Donnerstag des Monats gibt es dann mich live in Second Life und dann auch über Stream. Aber das werde ich dann auch noch weiter so verkünden. Da werdet ihr natürlich die Mittel und Wege verfolgen, denn ihr hört ja auch, wenn ihr die Sendung hört, dann seid ihr auch bei Facebook oder woanders. Ja. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verquatscht, sage ich mal, oder reingequatscht. Wie es auch ist, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, oder ich denke mal euch auch. Ihr könnt es natürlich wie immer auch nachhören. Die Wege kennt ihr ja auch. Genau. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall wieder hier in einem Monat live im Club zu sein. Das war sehr schön, dass ihr alle da wart. Ja. Und auch wieder kommt, hoffentlich. Last but not least kann ich auch noch sagen, also hier in dem virtuellen Köln, da gibt es so einiges, was man erleben kann. Von daher, wenn ihr mal Lust habt und es irgendwie mal kennenlernen wollt, gar kein Problem, Second Life, da kann man auch irgendwie sich anmelden, muss man aber nicht, um die Sendung zu hören von mir hier. Das heißt, jeder wie er es möchte. Mir hat es, wie gesagt, einen Riesenspaß gemacht und daher, wie gesagt, freue ich mich auf das nächste Mal. Dann muss man gleich gucken auf den Kalender, was das für ein Datum ist. Das ist dann der 5. Juli. da bin ich dann wieder ab 22 Uhr hier im Supersonic Dance Club zu Hause sozusagen und lege dann auf. Da könnt ihr dann die Sendung auf jeden Fall live hören oder sehen oder wie ihr das auch möchtet. Ja, ansonsten gibt es dann halt wieder nächste Woche einen Podcast von meiner Sendung. Das kriegt ihr dann über radiotalentfabrik.de, könnt ihr die dann da sehen. Dienstag, Mittwoch wird die dann wahrscheinlich hochgestellt. Gut, ich verabschiede mich mit Kraftwerk Tour de France ja, und sage dann bis demnächst. Camarades.